Solange ihr quatscht und miteinander lacht, beginnen wir nicht, okay? Konzentriert euch, inshallah ta'ala. Was? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم. Voriges Mal haben wir den zweiten Unterschied erwähnt, Unterschied zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Leute der Jahiliya, also der Kuffar. Zweite Sache, in der sich der Prophet von den Kuffar unterschieden hat. Was war das? Welche Sache war das? Ja? Könnt ihr euch erinnern? Der erste Unterschied, dann der zweite Unterschied. Was haben die Kuffar gemacht? Ja? Sie waren sich uneinig in ihrer Religion und in ihrem Dien und haben sich in Sekten und Parteien gespalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich von ihnen unterschieden in dieser Sache absichtlich, gezielt. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet den Muslimen, dass sie sich spalten in Gruppen und Jama'at und Parteien. Es ist nur eine Partei, nur eine Gruppe, nur eine Jama'at. Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Einigkeit in Religion und Einigkeit in Dunya. Das ist Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Gegenteil, Uneinigkeit und Spaltung und Streitigkeiten, verbietet Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein großer Unterschied zwischen den Muslimen und den Kuffar damals und der Kuffar in unserer Zeit. Darüber haben wir voriges Mal geredet und wir sind stehen geblieben bei den Worten. Das erwähnen wir kurz inshallah ta'ala und dann beginnen wir mit dem dritten Unterschied zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Leute der Schrift und die Mushrikin, okay, die Kuffar. Alas sagt Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, amara Allahu al-mu'minina bil jama'a wa naha anil mara'ati wal khusumat fi dinillah. Allah hat den Gläubigen befohlen, dass sie sich an die Jama'a halten, an die Gemeinschaft halten, und hat ihnen verboten, dass sie sich streiten und unsinnige Diskussionen und Streitigkeiten führen in Religion. Dass sie Mera'a, was ist Al-Mera'a? Wo der Professor mir sagt, man terek Al-Mera'a. Wa huwa muhaq. Wer die Streitigkeiten verlässt, obwohl er im Recht ist, okay? Jetzt kommt jemand, er ist so ein Streithahn, ja. Er will immer diskutieren. Immer, ständig diskutieren, bei jeder Sache. Jede Sache. Ich kenne solche Leute. Du sagst zum Beispiel, ja, ein Muslim muss 5-mal am Tag beten. Er sagt, ja, das stimmt, aber, und dann beginnt er mit Dingen eine Diskussion. Ja, aber es gibt noch Witter und dann beginnt er zu philosophieren und so fort. Subhanallah. Er macht aus einem, wie sagt man das, eine Sache, ijtima'u ulema'u fi, eine Sache, bei der es keine Meinungsverschiedenheit gibt, er macht daraus eine Diskussion. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht über solche Leute und sagt, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Und der Mensch ist ständig bereit zu diskutieren und zu streiten. Ja? Das ist verboten. In Religion ist verboten, dass wir uns streiten und solche unnötigen Diskussionen führen. Weil die Religion ist klar, alles ist klar, Koran ist klar, Hadith ist klar. Ja? Wann wird es unklar? Unklar wird es, wenn die Leute nicht mehr Koran und Sunna befolgen, und die Ijma, der islamischen Gelehrten, wo sich alle Ulema einig sind, ja? Und wenn ich sage Ulema, dann meine ich damit die ersten Generationen, ja? Die Sahaba und Tabi'in, وَمَنْ تَبَأَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يُومِ الدِّينِ. Und die ihnen in diesem Weg folgen bis zum Qiyama, die meine ich Ulema. Und nicht jetzt irgendwelche neuen, er hat sich selbst zu Alim erklärt, oder irgendeine Gruppe von Juhal, Vollidioten und eine Gruppe unwissender Trottel, haben ihn zu ihrem Scheich, zu ihrem Alim erklärt, obwohl er nichts im Kopf hat. So, der ist kein Alim, das, was er sagt, ist null wert. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist unsere Religion. Und nicht, dass wir jetzt jede Sekte, kullu hisbin, darüber haben wir voriges Mal geredet, Allah sagt, kullu hisbin bima ladayhim farihun. Eigenschaft der Mushrikin. Jede Partei, jede Sekte ist zufrieden und froh über das, was sie hat. Ah, unser Manhaj, unser Weg, wir gehen diese, das ist unser Tarikat, das ist unser Weg, das ist kullu hisbin bima ladayhim farihun. Und das ist eine Eigenschaft der Ahl al-Jahiliyyah. Allah subhanahu wa ta'ala hat das den Mu'minin verboten. Barakallahu fikum. Sagt Hafiz ibn Hajar, la, ibn Jarir al-Tabari, Hafiz ibn Hajar, das haben wir voriges Mal erwähnt, dass wir das nicht nochmal wiederholen. Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, sagt über die Aya, وَلَا تَكُنُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا. Und seid nicht wie diejenigen, die sich zerspalten haben und sich uneinig wurden. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet dieses La, wala tekunu ist Verbot. Nehi. Allah verbietet uns und sagt, und seid nicht wie die, die sich in der Religion zerspalten haben in Jama'at, in Ahzab, in Gruppierungen, in Sekten. Tafarraku wa akhtalafu, und sie wurden sich uneinig. Der eine sagt, das ist wajib, der andere sagt, nein, ist nicht wajib, der andere sagt, ist sahih, der andere sagt, nein, das ist batil. Ohne dabei auf Koran und Sunna zu gucken und ohne dabei auf den Manhaj der Sahaba zu gucken. Ja. Es ist unmöglich, dass sich die islamische Umma einig werden. Unmöglich, das ist nicht möglich. Außer wenn wir gleiche Masdar haben, wenn wir gleiche Quelle haben, wenn wir aus der gleichen Quelle lesen. Nur so werden wir uns einig. Deswegen können wir diese Eigenschaft nur bei Ahli Sunna wal Jama'a sehen. Nur bei Ahli Sunna. Ein Sunni, er lebt in Mekka. Ein Sunni lebt in Moskau. Ein Sunni lebt in New York. Einer der Ahli Sunna, Aqidah Ahli Sunna wal Jama'a, er lebt irgendwo in Indien. Aber die haben alle gleiche Verständnis für die Religion. Sie nehmen aus Koran und Sunna und verstehen Koran und Sunna, wie die Sahaba es verstanden haben. Es ist jeder Mubtadi'a. Jeder Mubtadi, diese Mubtadiya, diese Ahlul Bid'ah, ja, wie wir letztens die Worte von Sheikh Hazim erwähnt haben, jeder Mubtadiya, jeder Ahlul, von diesen Ahlul Bid'ah, ja, egal ob Rafida, also die Shia oder die Sufis oder die Khawarij oder die Murji'ah oder Mu'tazila oder Jahmiyyah oder egal welche Sekte, alle beweisen mit was? Was ist dein Beweis? Er sagt, Allah sagt, der Prophet sagt. Okay, gut. Aber wie verstehst du diese Worte? Die verstehen das auf ihre eigene Art und Weise. Das ist verboten. Wir dürfen verstehen nur, wie die ersten Generationen verstanden haben. Beweis Koran und Sunna, aber Fahmu Salafil Umma. Auf Verständnis von den ersten Generationen. Wie die Imame der Sunna das verstanden haben. Wie Imam Abu Hanife das verstanden hat. Wie Imam Ahmed das verstanden hat. Imam Shafi'i. Imam Malik. Ibn Hajar, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ja? Al-Awza'i, Al-Thawri, die ersten Generationen, nicht so wie wir das verstehen. Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Al-Muhim, sagt Hafiz, Imam Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullah, وَلَا تَكُنُوا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّكُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاخْتَلَفُوا فِي دِينِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ وَنَهِي. Seid nicht. Also die Bedeutung von dieser Aya, وَلَا تَكُنُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Seid nicht wie die, die sich uneins, also die haben sich zerspalten und haben sich, wurden sich uneins in der Religion, nachdem ihnen klare Beweise gekommen sind. Seid nicht so, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jarir al-Tabari erwähnt die Erläuterung von dieser Aya. Er erklärt, was bedeutet diese Aya. Diese Aya bedeutet, O ihr Mu'minin, O ihr Gläubigen, seid nicht so wie die Leute der Schrift, Ahlul Kitab. Nachdem ihnen klare Beweise gekommen sind, sie wurden sich uneinig. Sie haben sich gestritten. Sie haben sich zerspalten in Jama'at. Seid nicht so. Min badi ma ja'ahumul bayinatu min hujajillah. Nachdem ihnen klare Beweise und Argumente von Allah gekommen sind, sie wurden sich trotzdem uneinig. Nehmen wir irgendeine Mes'ela, nennt mir irgendeine Mes'ela im Islam, egal ob Fiqhia oder in Aqidah oder irgendeine Sache oder in Hadith, okay? Eine Sache, nennt mir irgendeine Sache. Tekfir, Ruhe, Amrun, eine große Sache, jetzt reden wir hier. Na? Bart. Bart. Okay? Bart. Was ist mit Bart im Islam? Okay? Und der eine kommt und sagt Wajib, der andere sagt Sunna, der andere sagt Haram, der dritte sagt Mekruh, der eine sagt dies, der eine sagt das, der eine sagt... Ist das jetzt alles sahih? Sind wir jetzt plötzlich bei Demokratie oder was? Jeder darf sagen, was er will? Keiner darf sagen, nichts darfst du sagen. Du, es ist dir verboten zu sagen. Warum? Weil Beweise sind gekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du darfst nur das sagen. Was sind die Beweise? Das, was Allah sagt und was Rasulullah sagt. Okay? Und nicht, was du sagst oder was irgendwer sagt. Ja? Weil wenn jeder das befolgt, was er hat, wenn jeder seine eigene Shahwa und seine Hawa befolgt, was passiert? Ja? Dann werden wir am Ende 5 verschiedene Meinungen haben. Was ist Hukum von Bart? Ikhtalafa al-Ulama, die Ulema sind sich uneinig. Es ist Wajib, es ist Sunnah, es ist Haram, es ist Makruh, es ist Mubah, es ist was weiß ich was. Aywa, aber das ist verboten. Wir müssen gucken auf Koran und Sunnah. Was ist Hukum von Bart? Und dann bringen wir die Beweise aus Koran, bringen die Beweise aus Sunnah. Und dann, wie haben die ersten Generationen das verstanden, was Allah offenbart? Koran und Sunnah ist das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied in Ahkam, in Gesetzgebung zwischen Koran und Sunnah. Warum? Ist Sunnah etwas, was vom Propheten kommt? Oder ist Sunnah etwas, was von Allah kommt? Sunnah ist etwas, was von Allah kommt. Der Prophet konnte nicht irgendwas sagen. Bismillah. Der Prophet kann nicht irgendwas sagen, was ihm passt. Sondern der Prophet sagt nur das, was Allah ihm offenbart. وَمَا يَنْتِكُ عَنِلْ هَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er redet nicht nach seinen Gelüsten, nach seinen Trieben. Nein, er ist es was? Die Offenbarung, die ihm von Allah kommt, tabaraka wa ta'ala. Der Prophet sagt nur das, was Allah ihm befehlt. Ja? Und wenn er sagt, o ihr Muslime, lasst euch den Bart wachsen und schneidet euch den Schnurrbart, unterscheidet euch von den Juden, andere Überlieferung, unterscheidet euch von Muschrikin. Ja? Dann nehmen wir diesen Hadith. Dann nehmen wir die Aussagen der ersten Generationen, was sie darüber sagen. Was sagt Imam Abi Hanif, rahimahullah ta'ala? Was sagt Imam Ahmed? Und dann werden wir uns nicht streiten. Weil derjenige, der die Rechtleitung Allahs befolgt, er wird sich nicht streiten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وألموا الحق فيه فتأمدوا خلافه. Ja? Seid nicht so wie die Leute der Schrift, die sich uneins wurden, obwohl sie klare Beweise bekommen haben von Allah. Ja? Sie wurden sich uneinig, obwohl sie die Wahrheit kannten, aber das haben sie mit Absicht gemacht. Es gibt Leute heute in unserer Zeit, sie kennen die Wahrheit. Wallahi, sie kennen die Wahrheit. Aber ich sag's euch, diese Leute sind richtige Ahlul Jahiliyyah, wallahi. Sie kennen Hak von Koran und Sunnah und was die ersten Generationen sagen. Aber was ist mit ihnen? Sie machen das Gleiche, was Juden und Christen und Mushrikin damals gemacht haben. Die haben absichtlich das Gegenteil gemacht. Da, absichtlich. Ich habe euch letztens gesagt, wie nennen uns diese Ahlul Bidah heute? Ja? Sie nehmen die islamische Glaubensgemeinschaft, sie nehmen irgendeinen islamischen Professor von der Universität, sie nehmen irgendeinen angeblichen möchtegern Sheikh Fulani und bringen ihn ins Fernsehen und sagen, was sagst du jetzt über diese Salafiten, Salafis und was weiß ich, Wahhabiten und Extreme, was gibt es jetzt noch alles von Namen, was sie erfunden haben? Was sagt er? Dann beginnt er zu philosophieren. Das sind Salafis, Salafiten und Salafis und Salaf und Salaf und Salaf. Er redet irgendwas von Salaf. Und die Leute sagen nicht mehr Muslime. Sie sagen Salafiyun. Das sind Salafis, das sind Salafiten. Das macht er absichtlich. Er will absichtlich mit uns nicht zusammen sein. Absichtlich will er sich von uns trennen. Aber wenn man ihn fragt, okay, wen befolgst du? Befolgst du nicht Salaf, die ersten Generationen? Er sagt, ja schon. Na, dann bist du auch ein Salafi. Du bekommst, befolgst Salaf, oder nicht? Salaf bedeutet Salafus Salih, die ersten Generationen, die guten Generationen. Befolgst du sie? Befolgst du Imam Abi Hanife? Er wird sagen, ja. Ja, dann bist du ein Salafi. Ja? Aber das will er nicht. Er will nicht mit uns zusammen sein. Warum? Er will... Er hat Angst um seinen Beruf. La, er will, dass die Kuffar ihn lieben. Ja? Sie wollen die Zufriedenheit der Kuffar. Die wollen ihre Zufriedenheit. Sie wollen, dass ein Kafir kommt und ihn an die Schulter klopft und sagt, Mashallah, ante kweis, du bist sehr gut. Ja? Wie die arabischen Herrscher heute. Ja? Die arabischen Herrscher, sie tun richtig wetteifern, wer mehr Pluspunkte bekommt bei Amerika und bei den Kuffar. Wallahi. Ja? Nenn mir ein arabisches Land, das nicht eine Organisation zur Terrorismusbekämpfung hat. Ja? Und was meinen Sie unter Terrorismus? Allahu Musta'an. Saudi-Arabien, Nummer 1. Ja? Allahu Musta'an. Sie wollen, also sie machen diesen Khilaf, Ikhtilaf und Furqa, Uneinigkeit und Spaltung in Jamaat, das machen sie absichtlich. Okay? Absichtlich. Sie wollen nicht Koran. Wenn wir alle Koran und Sunna befolgen, kann es dann Uneinigkeiten geben? Nein! Uneinigkeiten kann es nicht geben. Nicht in Religion und nicht in Dien. Wenn es Uneinigkeiten gibt, dann in Sachen, dessen Uneinigkeit oder Meinungsverschiedenheit nicht relevant ist. Sie kann sich nicht auf die Jamaa negativ auswirken. Ja? Zum Beispiel nennt mir irgendeine Meinungsverschiedenheit. Ja? Zum Beispiel die Hanabile, Imam Ahmed sagt, wenn du vorhast, wenn du im Voraus weißt, dass du 4 Tage und mehr als 4 Tage, dass du in einem Platz bleibst, du weißt im Voraus, ich werde dort 5, 10, 20 Tage bleiben, du wirst von Anfang an dein Gebet nicht kürzen. Von Anfang an betest du normal wie die Muqimun. Okay? Und kürzt nicht dein Gebet. Du bist kein Musafir. Okay? Die anderen sagen 15 Tage. Die Hanefi ist, soviel ich weiß. Na? Esch? Wo gibt es Hanefi? Hanefi, Mashallah. 15 Tage, wenn du weißt, du wirst länger als 15 Tage bleiben, betest du von Anfang an. Ja. Die anderen sagen mehr. Die anderen sagen weniger. Ja. Manche sagen 20 Gebete, wenn du weißt, dass du 20 Gebete hier verrichten wirst, von Anfang an betest du normal. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, ja, wenn du ein Musafir bist, gibt es diese Grenze nicht. Ja. Du bist Musafir, solange du dich als Musafir siehst, fühlst. Ja? Und bei dieser auch, das ist eine Meinungsverschiedenheit, aber kann sich diese Meinungsverschiedenheit auf die Jamaa negativ auswirken? Eigentlich nicht. Die kann sich nicht, dass wir sagen, nein, du willst deine Gebete komplett machen, yalla, bismillah, bete deine komplette Gebete. Ja? Ist das nicht so? Es gab Sahaba, Ridwanullahi alayhim, in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, im Ramadan, sind sie in eine Schlacht gezogen. Ja? Einige Sahaba haben gefastet, obwohl sie Reisende waren. Einige haben nicht gefastet. Keiner hat dem anderen, wie sagt man das? Nicht, also widersprochen oder dass er sagt, wieso fastest du nicht, das ist Ramadan. Ja? Echt? Kritisieren, nein, keiner hat den anderen kritisiert. Die einen haben gefastet, die anderen haben nicht gefastet, sie waren auf einer Reise und solche Sachen sind kein Problem. Das ist Fiqh. Ha? Ein Hadith, man kann ihn so verstehen, man kann ihn so verstehen. Der Prophet sagt zu den Sahaban, keiner von euch betet, bis er nicht bei Benu Kureyza angekommen ist. Okay? Manche Sahaba haben daraus verstanden, wir sollen uns beeilen, dass wir ganz schnell dort kommen, dass wir also Asr rechtzeitig beten. Die anderen haben gesagt, nein, der Prophet hat gesagt, keiner betet, bis wir nicht dort sind. Und sie sind normal gegangen, sie sind irgendwann einmal in der Nacht angekommen. Haben ihre Gebete alle nachgebetet. Aber der Prophet hat keinen kritisiert. Warum? Weil die haben das so verstanden, die haben das so verstanden. Solche Sachen sind also. Deswegen wir sagen nie, wir haben ein Problem mit irgendeinem Madhab. Ja? Madhab im Fiqh. Haben wir nicht Problem? Ist das ein Problem? Ist kein Problem für uns. Madhab im Fiqh ist für uns kein Problem. Absolut nicht. Wallahi. Aber für uns ist Problem Madhab in Aqidah. In Aqidah gibt es keinen Madhab. Ja? In Aqidah gibt es nur Ahl-Sunnah und Ahlul Dalal. Ahlul Sunna wal Jama'a ist auf Hak. Jede andere Gruppe in Aqida ist auf Batil. Und es gibt keine Jama'a außer Ahlul Sunna in Aqida, die auf Hak ist. La Mu'tazila und nicht Khawarij und nicht Rafida und nicht extreme Sufis und auch die weichen Sufis und nicht Asha'ira oder Maturidiyya oder. Nein. Es? Na, Tablighi, das ist eine neue entstandene Jama'a, die gab es damals nicht. Wir erwähnen also zuerst diese Namen aus der Frühzeit, aus den ersten Generationen, wo diese Jama'at entstanden sind. Okay? In unserer Zeit gibt es Leute, der kommt und sagt, ich bin Sunni, aber er ist kein Sunni, er kennt sich null aus. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Es gibt Leute, er sagt, er sympathisiert Sufis. Okay? Er hat Sympathien zu Sufis, weil die haben so schöne Akhlaq und sitzen in Moschee und sind so ruhig und nachdenklich. Und wenn du ihn irgendwas fragst, er redet nur über Akhira. Über Yomul Qiyama, über Jannah, über Jahannam. Er hat Angst und er, ja? Er, du sagst irgendwas mit Dunya und so, ah nein, nein, danke, Barakallahu fikum, ich will nichts. Ja? Bei Essen, er isst ganz wenig. Er isst nur so viel es notwendig ist und. Ja? Und er sagt, Wallahi, okay, dieser Name ist hässlich. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er sympathisiert. Diese alle Eigenschaften sind schön, oder nicht? Sind diese Eigenschaften schön? Diese Eigenschaften sind Sunna der Sahaba. Die Sahaba haben so gelebt. Sie waren nachdenklich, sie waren traurig, sie hatten Angst, sie hatten Zikr gemacht, sie haben viele Ibadah gemacht. Sie wollten mit dieser, von Dunya haben sie genommen, nur was ihnen genug ist, was reicht. Ja? Aber bedeutet das, dass Sufismus gut ist? Bedeutet das, dass jemand, der auf einen Grab geht und den Toten ruft, dass es gut ist? Das ist das Problem. Ja? Eine schöne Eigenschaft bei jemandem macht dir auf der anderen Seite alles kaputt. Ja? Deswegen, sehr oft ist es so, dass jemand, er nimmt einen Alim, einen Scheich, und zuerst er folgt ihm, bis er beginnt ihn zu lieben. Ja? Er liebt ihn. Ja? Aber derjenige, der tausend Sachen sagt, ist das möglich, dass alle tausend sitzen? Nein, unmöglich. Der tausend Sachen sagt, wird auch Fehler machen. Ja? Nur Allah macht keine Fehler, tabaraka wa ta'ala. Und nur Rasulullah s.a.w. macht keine Fehler, weil er von Allah rechtgeleitet wird. Sallallahu alaihi wa sallam. Jeder Alim, jeder Sheikh, jeder Mensch, das ist Bashar. Oder nicht? Menschen macht Fehler. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht, du klammerst dich an einen Sheikh und sagst, das ist mein Sheikh. Alles, was er sagt, ist Hak. Wenn du das machst, du wirst dich streiten. Weil du hast einen Sheikh, ich habe einen anderen Sheikh. Mein Sheikh sagt so und dein Sheikh sagt so. Und was passiert dann? Wir trennen uns in zwei Jama'at. Aber dass du sagst, das ist mein Ustaz oder mein Mudarris oder mein Lehrer oder mein Sheikh. Ich lerne von ihm Religion, aber er ist ein Mensch. Ja? Von jedem nimmt man, ja, und lässt. Von jedem Menschen kannst du nehmen oder auslassen. Du sagst, na, das nehme ich nicht von ihm, es gibt keine Beweise dafür. Die anderen Ulema sind da. Ich? Andere Meinung und richtige Meinung, bessere Meinung. Okay? Von jedem, außer von einem Mann. Von dem hast du diese Möglichkeit nicht. Von ihm musst du alles nehmen. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib, inshallah ta'ala. Und dann haben wir auch erwähnt letztens, wo Allah subhanahu wa ta'ala wa'atassimu bihablillahi jamian wa la tafarraku. Und haltet alle fest an Allahs Seil, wa la tafarraku, und trennt euch nicht in Jama'at. In Gruppen. Deswegen, die Eigenschaft von den Ahlul Jahiliya war, sie haben sich getrennt, gespalten und haben wegen Dunya gegeneinander gekämpft und wegen Religion und haben sich gehasst und haben Ahlul Sunnah wal Jama'a oder Ahlul Islam, sie dürfen sich das nicht erlauben, das ist eine Eigenschaft der Jahiliya. Eine Eigenschaft des Islams ist wa'tassimu bihablillahi jami'an, und haltet euch alle an das Seil Allahs tabaraka wa ta'ala wa la tafarraku, und tut euch nicht spalten. Halas. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala zu dritte Mes'ala. Dritte Sache, bei der sich der Prophet s.a.w. was? Von den Kuffar unterschieden hat. Barakallahu fikum. Sagt Sheikh Rahimahullah ta'ala. Al-Mes'ala الثالثة أن مخالفة ولي الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل والمهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد وندان كومن إن شاء الله تعالى متم حديث Die Mushrikin waren der Meinung, dass das Widersetzen dem Herrscher und dem Führer, dass du dich ihm widersetzt, deinem Vorgesetzten, deinem Führer, dass du dich widersetzt und dass du ihm seine Befehle missachtest. Sie haben das für gut gesehen. Er traut sich, er ist ein richtiger Mann. Keiner kann ihm befehlen. Jetzt kommt der Herrscher, der Emir, der Scheich und sagt dir so und du sagst, nein, ich mach so. Das war bei Mushrikin Eigenschaft. Und sie haben denjenigen, der seinem Herrscher gehorcht und das macht, was man ihm sagt, sie haben das gesehen als Erniedrigung. Erniedrigung, das ist, du bist kein Mann. Der befällt dir dein Kommandant oder dein Emir oder dein Herrscher oder dein Sultan. Er befällt dir und du machst alles, was er sagt. Ach, du bist kein Mann, das ist Erniedrigung. Das ist aber das Gegenteil. Im Islam ist es das Gegenteil. Das ist Eigenschaft von Mushrikin. Eigenschaft von Ahlul Jahiliyyah. Dass sie sich ihrem Vorgesetzten widersetzen und dass sie nicht gehorchen. Dann sagt Sheikh, فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ Der Prophet hat sich von ihnen in dieser Sache unterschieden. Der Prophet hat sich von ihnen unterschieden. وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْوُلَاتِ وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَتَعَتِ لَهُمْ Der Prophet hat sich von den Mushrikin, von Leuten der Jahiliyyah, von dieser Sache, also hat er sich von ihnen unterschieden und hat befohlen, also wem hat er befohlen? Der islamischen Umma. Hat er befohlen, dass sie ihrem Herrscher gehorchen und ihrem Vorgesetzten gehorchen, auch wenn er ungerecht ist. Auch wenn er ungerecht ist, er behandelt dich ungerecht. Dass du gehorchst und dass du Sabur machst und dass du Sam'a, dass du hören. Wenn ich zu dir sage, hey, hör mal zu. Das bedeutet nicht, hör zu, was ich sage, sondern hör zu, was ich sage und mach, was ich dir sage. Okay? Gehorsamkeit. Das hat der Prophet, das haben Allah subhanahu wa ta'ala und danach der Prophet alaihi salatu wasalam, haben der islamischen Umma befohlen, du musst deinem Vorgesetzten gehorchen, deinem Herrscher, dem Khalifa, dem Sultan, dem Emir, Waliul Amr, musst du gehorchen. Auch wenn dir das nicht gefällt. Du warst zum Beispiel in deinem Volk. Du warst in deinem Volk, hast gelebt irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt. Und du warst wirklich der coole Typ. Du warst der Oberchecker. Du warst der Mafia-Boss. Dann hast du Islam angenommen. Du hast gehört, du musst Hijra machen zum Propheten Sassalam nach Medina. Der Prophet ist in Medina. Okay? Du musst Hijra machen nach Medina. Du gehst nach Medina, machst Hijra. Der Prophet ist dort, Ansar, Muhajirin. Du bist jetzt auch ein Muhajir. Du bist gekommen aus, Schweden irgendwo. Wikinger, was? Du hast Islam angenommen. Du bist gekommen nach Medina. Du warst dort wirklich der. Wie heißt dieser von Flake? Ist egal. Echt? Egal, du warst Wikinger. Du bist gekommen, du warst der obercoole Typ. Die nehmen dich. Und er sagt, Allah, diese Einheit, diese 20 Leute, ihr müsst jetzt gehen dort, diese Ortschaft erkunden und sowas und sowas. Er ist euer Emir. Und du bekommst irgend so einen kleinen Emir, irgend so ein kleiner Araber, klein, dünn, ein Niemand. Und du warst der Oberchecker. Und er kommt zu dir, hey, du Großer, geh Holz, wir müssen Feuer machen. Komm. Was ist? Wir haben nicht die ganze Zeit. Den ganzen Tag Zeit, geh hol Holz. Und du, Dampf kommt aus der Nase wie von einem Büffel. Du gehst, holst Holz und bringst Holz und sagst, okay, geh jetzt, fang uns ein Zebra oder sowas, wir wollen was der ein bisschen auf Spieß. Was machst du? Es ist Wajib, du musst das machen. Wajib. Das ist dann Vorgesetzter, dann Emir. Okay? Wir haben hier keinen Emir. Emir gibt es nur in einem islamischen Staat. Oder im Dschihad. Okay? Aber in solchen Ländern, in Kufferstaaten, gibt es keinen Emir. Es gibt eventuell einen Dawa-Koordinator. Okay? Weil es muss ja jemand zuständig sein für etwas. Okay? Ha? Zum Beispiel, wir sagen, er ist unser Imam. Er ist Imam. Er ist jetzt Imam. Alle Muslime haben ihn als Imam akzeptiert in einer Moschee. Und er ist der Hodja, der ist der Imam. Es kann jetzt nicht jemand kommen und sagen, hey, Hodja, geh nach hinten, ich bin jetzt vorbeten. Du machst Fitna, du machst Furka, du machst Probleme. Er ist der Imam, halas. Aber er ist nicht dieser absolute Imam, wie der höchste Imam, der Khalifa oder Sultan, oder jemand, der ihm, oder jemand, der ihn vertritt. Er hat die absolute, also in welchem Sinne, in religiösen Sinne, hat ja Allah alles, der Baraka Ta'ala, befohlen oder verboten. Okay? Ha. Inshallah Ta'ala, wir machen dann, einige Sachen werden wir erklären. Heute gibt es dieses Problem. Heute gibt es dieses Problem, leider Gottes. Jemand, er nimmt Islam an, aber er hat sich von der Jahiliyyah, diese Eigenschaften der Jahiliyyah, er hat sich noch nicht gereinigt. Kannst du dich erinnern, damals in der Jahiliyyah, und wir haben sie alle ihre Bitterkeit gekostet. Du lässt dir von niemandem was sagen, subhanallah. Ja? Niemand kann dir was befehlen oder sagen. Du tust selber entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Ja? Man muss dich zwingen, dass du es machst, du willst nicht. Ja? Und das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Im Islam gibt es so etwas nicht. Ja? Du gehorchst Allah und seinen Propheten. Allah befehlt und sagt, gehorcht Allah und seinen Propheten, dem Propheten und gehorcht eurem Vorgesetzten. Ulul Amr im Koran gibt es zwei Bedeutungen, zwei Tafsir. Also Tafsir, das Ulul Amr bedeutet eure Vorgesetzten, Emire, Führer. Und zweitens die Ulema. Okay? Und Ulema ist eher, wir erwähnen beide, okay, inshallah ta'ala. Ha? Ulema, allgemein in Din. Und Umara, allgemein in Religion, in Dunya. Okay? Und einem Alim, du musst jemanden in Religion fragen. Ha? Außer natürlich, du bist ein Alim. Dann, mashallah, du wirst gefragt. Okay? Ja? Du musst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Gelehrten, die Ulema, wenn ihr euch nicht auskennt. Ihr kennt ja die Geschichte, wo der eine gesagt hat, im Koran gibt es alles. Antwort auf jede Frage. Und er hat gesagt, der wollte klug sein. So wie sie ist. Stellen sich. Der will klug sein, aber am Ende sieht man, dass er teppert ist. Okay? Ja? Er will sagen, warte. Ich werde ihn eine Frage stellen, ich werde ihn verwirren. Ja? Kafir will klug sein, aber am Ende sieht jeder, dass er dämlich ist. Ja? Ihr kennt ja dieses Sprichwort, es ist besser, dass du schweigst und wirst von den anderen für blöd gehalten, als dass du ein Wort sagst und hebst jeden Zweifel auf. Dann, Allahs, dann sagen sie ja, Allahs, jetzt ist wirklich. Ja, er kommt und sagt, okay, Hodja, gibt es im Koran, wie man Brot macht? Er hat gesagt, ja. Er sagt, wo? Er sagt, Allah sagt, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Frag die sich auskennen, wenn ihr euch nicht auskennt. Steht im Koran? Er steht im Koran. Ja? Wie mache ich Brot? Ja, Allah befiehlt dir, frag denjenigen, der sich auskennt. Du gehst zur Mutter und sagst, Mama, wie macht man Brot? Ja, die sagt, sie ist Ahlul Dhikr in dieser Sache. Okay? Ja. Willst du was anderes? Willst du Fisch fangen? Ja, du gehst 10 Tage hintereinander nichts. Geh zu einem, frag ihn. Er gibt dir 2, 3 coole Tricks. Mashallah, du kommst und sagst, Allahu Akbar. Warum? Du hast Ahlul Dhikr gefragt. Ja? Und das Wichtigste, was es gibt, ja, wir fragen ständig Sachen. Es interessiert uns. Wir wollen wirklich gute Sachen haben. Wir wollen Qualität. Ich rede von Dunya. Ja, du willst Auto kaufen? Du gehst nicht. Nur ein Idiot geht und kauft Auto und kennt sich null aus. Jemand, der wirklich klug ist, er geht, fragt den, fragt seine Freunde, fragt seinen Vater, fragt Leute, die sich damit auskennen und dann kauft ein Auto. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand will irgendwas anderes kaufen, jemand will eine Firma, öffnen oder irgendwas. Er fragt, ja. Aber in Religion? Jeder macht, was er will. Subhanallah, ist das normal? Das ist nicht normal. La hawla wa la quwwata illa billah. Kommen wir wieder zurück, inshallah ta'ala. Aywa, der Prophet also hat befohlen, dass wir unseren Vorgesetzten gehorchen. auf sie hören. Ja? Und dass wir ihnen Nasiha machen. Und Nasiha. Was ist Nasiha? Ehrliche Ratschläge. Okay? Ehrliche Ratschläge. Was bedeutet ehrlicher Ratschlag? Nein, nicht unter vier Augen. Bei einem Herrscher brauchst du nicht unter vier Augen. Du brauchst nur Mut. du brauchst nur Mut und du brauchst Verlass auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist beste Dschihad, dass du einem Herrscher die Wahrheit ins Gesicht sagst. Ganz besonders einem Ungerechten. Ja? Dass du kommst und ihm deine Meinung sagst. Das ist. Weil er wird dich abknipsen und niemand. Das war's. Ja? Allahu musta'an. Wie hieß dieser Tabi'i? Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß er? Qais ibn Ash'ath. Sag, als er zu Dings Hajjaj gekommen ist und hat ihm die schlimmsten Sachen gesagt ins Gesicht. Ja? Und die haben sich gewundert. Wie traut er sich das, subhanallah? Hajjaj ibn Yusuf hat Angst gehabt, sich mit ihm anzulegen. Wegen dem Stamm Beni Tamim. Er hat gesagt, er ist aus dem Stamm Beni Tamim. Ja, lass mal lieber den in Ruhe. Weil wenn der wütend wird, wird der ganze Stamm wütend. Und alle nehmen Waffen in die Hand. Sie wissen überhaupt nicht, warum. Ja? Taib. Und der Prophet war sehr streng mit dieser Sache. Der Prophet hat immer wieder die Muslime darauf erinnert. Er war streng. Gehorcht eurem Vorgesetzten. Gehorcht. Vor euren Vorgesetzten. Ja, und gibt ihnen Nasiha. Nasiha bedeutet Ratschlag. Okay? Dass du ihnen Ratschläge gibst. Ehrliche Ratschläge. Nehmen wir an, du hast ein Problem mit einem Herrscher. Okay? Wie nennt man das? Ein Wali von einer Stadt. Okay? Sultan. Sultan hat geschickt einen Mann des Sultans. Er ist von dieser Stadt der Bürgermeister. Bürgermeister. Wali von Wien, Wali von Istanbul, Wali von alle diese Hauptstädte in Europa waren Wilayat, islamische. Kolovan. Allah. Wali von Belgrad. Allahu Akbar. Islamische Armee, islamische Gesetz, also Herrschaft, Qadi, Sheikh, ja, Adhan, ja, Juma Gebet in Belgrad, in Sofia. Allahu Akbar, in Budapest, im Zentrum, aber auf der anderen Seite der Donau. Ja, Kahlenberg war eine Moschee, Habibi, Adhan von oben, ganz laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und die Kuffar hören und sagen, au. Ja. Na, ist egal, aber es war damals, wisst ihr, keiner ist ihnen böse deswegen, wisst ihr. Ja? Weil das war, alles war korrekt, alles war fair, alles war, wisst ihr, ist nicht so wie jetzt, wisst ihr. Ja. Keine Männer. Hasbunallah an al-Wakil. Wo sind wir stehen geblieben? Du hast ein Problem mit dem Wali, okay? Und du weißt, in der Stadt passiert Fitna. Ja? Leute verbünden sich gegen den Wali. Und anstatt, dass du zu ihm gehst und ihn in Nasiha machst und sagst, hör zu, ich mag dich zwar nicht, okay, aber du bist der Vorgesetzte. Allah hat dir diese Imara gegeben, die Herrschaft gegeben. Es gibt Leute und so, gibt ihnen ihre Rechte, die Leute verbünden sich gegen dich, es wird Fitna entstehen, es wird Probleme geben. Er könnte dich dafür verhaften, er könnte dich auch umbringen, aber du bist ehrlich mit ihm. Warum? Weil dir das ist wahr, das ist der Wajib für dich. Okay? Und dann guckt er, aber du nein, du tust im Hintergrund wie eine Ratte, ja? Tust die Leute, weißt du, gegen ihn hetzen, gegen den Herrscher hetzen. Wie ist die osmanische Herrschaft kaputt gegangen? Nein, schon vorher. Das war schon vorher. Ja? Als die Muslime in Europa waren, die haben in Europa gekämpft, im Hintergrund sind die Schia gekommen und haben ihm Messer in den Rücken gegeben. Ja? Schia, Munafikin, sind in den Rücken gekommen. Und dann wurden sie geschwächt. Sie müssen sich zurückziehen, um das, was sie haben, damit sie es nicht verlieren. Was ist wichtiger? Das, was du hast, zu zu behalten oder neue Gebiete zu bekommen. Das, was du hast, zu behalten. Ja, halas, wir bleiben jetzt hier, Linie, halas, das war's, Grenze, die sind dort, wir sind hier. Wir behalten das, was wir haben. Sie müssen sich zurückziehen. Große Gebiete haben sie hinter sich gelassen wegen dieser Sache. Okay, es gibt auch viele andere Gründe. Natürlich, das ist nur eine Kleinigkeit sozusagen. Es gab noch viele Gründe, die Leute haben sich, die Herrscher haben begonnen, sich vom Islam zu entfernen, haben sich dieser Dunya ergeben, haben sich ergeben. Ja, ein Sultan damals hatte hunderte Frauen, ja, 4 offiziell nach Scharia. Ja, und hunderte Sklavinnen. Ist das erlaubt? Das ist erlaubt. Aber das ist verboten, wenn dich diese erlaubte Sache dazu führt, dass du deine Religion vernachlässigst. Jemand kommt zu dir und sagt, es ist nicht haram, Red Bull zu trinken. Das stimmt, es ist nicht haram. Aber es ist haram, dass du 100 Stück trinkst. Ja? Es ist nicht haram, dass du Fleisch isst. Aber es ist haram, dass du 5 Kilo auf einmal isst. Ja? Bist du normal? Wer isst 5 Kilo Fleisch? Ein Löwe oder ein Wolf, aber nicht ein Mensch. Ja? Du übertrittest die Grenzen. Aber wenn jetzt dieser Typ, der so viel jetzt ist, 2 Meter groß ist und er macht das. Ich habe noch nie so eine Person gesehen in meinem Leben. Habibi, darf ich dir was sagen? Dass ein Mensch muss sich beschäftigen mit Sachen, die wichtig sind, die ihn Sachen, unwichtige Sachen. Aber er wird nicht satt von 500 Jahren. Ich sag dir mal was. Wenn dieser Typ, er arbeitet hart, okay? Er baut Häuser oder er arbeitet irgendwo im Dings, tut Graben oder er arbeitet, schwere Arbeit. Er braucht viel Essen für diese Kraft. Dann verstehen wir das, alles. Aber wenn der Bodybuilder ist, und zieht dann diese kleinen Unterhose an und geht irgendwo dort, wisst ihr, dann ist das 100%ig Haram. Haram und viel Haram. Ja, Zeitverschwendung, Geldverschwendung, Verschwendung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das Antwort auf deine Frage? Ja, barakallahu fik. Taib, der Prophet war sehr streng bei dieser Angelegenheit, dass die Muslime ihren Vorgesetzten gehorchen. وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام und diese drei Sachen hört jetzt gut zu inshallah. Wir haben vorige Vorträge 2 Sachen erwähnt. 2 Sachen, bei denen sich der Prophet von den Kuffar unterschieden hat. Erste Mesela, zweite Mesela und das ist jetzt diese dritte Mesela. Ja, der Prophet hat alle diese 3 Sachen, die 2, die wir voriges Mal erwähnt haben, und jetzt diese dritte, Gehorsamkeit, dem Vorgesetzten, hat er in einem Hadith zusammen erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, ein Hadith, den Imam al-Bukhari und Imam Muslim überliefern, wo er sagt, alaihi salatu wasalam, inna Allah yarda lakum thalathan. Allah ist zufrieden mit 3 Sachen. Lakum, also Allah ist zufrieden mit 3 Sachen, die ihr bei euch haben müsst. Wenn ihr diese 3 Sachen bei euch habt, diese 3 Sachen, ist Allah mit euch zufrieden. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dass ihr nur Allah anbetet und dass ihr ihn keinen Schirk macht. Dass ihr ihm keinen Partner beigesellt. Das ist erste Mes'ela. Die damaligen Leute der Jahiliyyah, die Leute der Schrift und die Muschikin haben wen angebetet? Andere falsche Gottheiten außer Allah. Sie haben tote Menschen angebetet. Sie haben Steine angebetet. Sie haben angebetet Gräber, Holz, Steine. Sie haben angebetet Dämonen, Djinn, Malaika, Propheten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie haben Ibadat jemand anderen gewidmet und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Allah ist subhanahu wa ta'ala damit nicht zufrieden. Wenn jemand in unserer Zeit seine Ibadat jemand anderen erst widmet, ist Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm nicht zufrieden. Erste Sache, Allah ist mit euch zufrieden, dass ihr nur Allah anbetet und dass ihr ihm niemanden beigesellt. وَأَنْ تَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Und dass ihr euch alle fest an das Seil Gottes hält. Haben wir voriges Mal erwähnt. وَلَا تَفَرَّكُوا. Und dass ihr euch nicht in Jama'at, in Gruppen spaltet und trennt. Okay? وَأَنْ تُنَاصِهُوا من والله من ولاه الله amrakum. Und dass ihr ehrlich seid, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Herrschaft über euch gegeben hat. Also ein islamischer Herrscher. Das habt ihr verstanden, inshallah ta'ala. Drei Sachen. Tauhid, dass man nur Allah anbetet, tabarakatallah, und dass man keinen Schirk macht. Zweite Sache, dass man sich einig wird. Tauhidul Kalima. Kalima Tauhid und Tauhidul Kalima. Dass wir eins werden, eine Jama'a, dass wir uns nicht in Gruppen und Parteien spalten, sondern dass wir eine Jama'a sind, dass wir uns an Allahs Seil halten, an Koran und Sunna. Und dritte Sache, dass wir unseren Vorgesetzten gehorchen. Und wenn wir sagen gehorchen, dann ist es hier gemeint ein islamischer Herrscher. Okay? Nicht ein Kafir oder ein Munafik. Es gibt keine Gehorsamkeit solchen Leuten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Weil das hat auch seine Grenzen, diese Gehorsamkeit. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq. Es gibt keine Gehorsamkeit einem Geschöpf in Ungehorsamkeit gegenüber dem Schöpfer tabaraka wa ta'ala. Das werden wir dann inshallah ta'ala erwähnen. Vielleicht nächstes Mal, weil unsere Zeit geht ziemlich schnell, subhanallah. Aywa. ولم dann sagt Sheikh rahimahullah ta'ala ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب سبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعدها. Und es kommt nicht zu Mängel, zu Problemen in der Religion der Leute oder in ihrer Dunya, außer wenn diese drei Sachen verschwinden oder eine dieser Sachen. Okay? Wann kommt es zu Problemen unter den Muslimen? Wenn sie beginnen, Schirk zu machen. Oder wenn sie beginnen, sich zu streiten in der Religion. Oder wenn sie ihren Herrscher nicht gehorchen. Treten sofort Probleme und Fitna bei den Muslimen. Und das ist in unserer Zeit, subhanallah, genauso. Alle drei, wallahi. Sogenannte Muslime machen Schirk. Sogenannte Muslime streiten sich in Religion, wollen nicht Koran und Sunna befolgen. Wollen ihre eigene Partei. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wir sind türkische Muslime. Der eine sagt, wir sind arabische Muslime. Der sagt, wir sind tschetschenische Muslime. Der vierte sagt, wir sind Tariqat Abdul Fulani. Der andere sagt, wir sind Tariqa Abdul Baki. Der Abdul Qadir Jelani. Wir sind Tariqa so und so. Wir sind Refa'iyya. Wir sind diese. Ja? Jeder hat seine eigene Gruppe, jeder hat seine eigene Sekte, jeder hat seine... Subhanallah. Ja? Ist das komisch? Ist schon komisch. Komisch oder nicht komisch? Wenn ich sage komisch, eigenartig, nicht lustig. Eigenartig, komisch. Und nicht komisch, lustig, wir lachen uns jetzt tot. Und dritte Sache haben wir gesagt, was? Die Muslime gehorchen nicht ihren Vorgesetzten im menschlichen Sinne. Sie hören nicht auf Ulema. Sie hören nicht auf Ulema. Manche Ulema, oder die richtigen Ulema, Ulema und Tawhid unserer Zeit, die Leute hören nicht auf sie. Er sagt, die sind extrem oder die sind so. Du bist ein Jahil in Religion. Du kannst nicht entscheiden, wer extrem ist oder wer nicht extrem ist. Ein Jahil ist ein Extremist. Ein Jahil ist Extremist, weil er ist extrem dumm. Er ist ein Extremist, weil er nicht Koran und Sunna, weil er die Ulema nicht fragt. Jeder fragt Ulema. Sogar die großen Gelehrten fragen Ulema. Wallahi, sogar die großen Ulema fragen Ulema. Aber wir wollen nicht Ulema fragen. Wir wollen nicht fragen, der sich auskennt. Weil wir glauben, wir kennen uns überall aus. Wir wissen alles. Allahumustan. Und wenn Alim zu dir kommt und sagt, ja, mach so, mein Junge, mach so, mach so, mach so. Wenn du nicht auf ihn hörst, dann wird es Probleme geben. Und er kommt zu dir und sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Das ist Haram. Das ist nicht gut. Das darf ein Muslim nicht machen. Mach nicht so. Du hörst nicht auf ihn. Was wird passieren? Probleme. Entweder alle drei Sachen oder eine von diesen drei Sachen. Wenn sie passieren, es wird Probleme unter den Muslimen geben. Und die gibt es heute. Und derjenige, der so etwas macht, bei der ersten Sache ist klar. Der Schirk macht, er gehört nicht zur islamischen Umma. Okay? Definitiv jemand, der jemand anderen anbetet außer Allah, er gehört nicht zur islamischen Umma. Definitiv. Aber die anderen Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, die zwei Sachen, Meinungsverschiedenheit, Streitigkeiten, Spaltungen und das Ungehorsamkeit gegenüber dem Vorgesetzten oder den Ulema, derjenige, der so handelt, er hat eine Eigenschaft der Leute der Jahiliyyah. Ha? Aber das bedeutet nicht, dass er Kafir ist. Okay? Du hast eine Eigenschaft, wie Professor Name zu wem sagt, ja Walad, ja Doktor, ich rede mit dir, was spielst du da? Ha? Jetzt auf zu spielen. Wenn ihr spielen wollt, das nächste Mal schmeiße ich euch in ein anderes Zimmer dort. Dann könnt ihr dort spielen. Weil wenn ihr da in der ersten Reihe seid, ihr gebt mir das Gefühl, dass auch die braven Brüder in der letzten Reihe auch so, weißt du, irgendwo sind im Weltall oder keine Ahnung, im Fitnessstudio oder was weiß ich wo. Konzentriert euch aufs Vortrag, sonst... Mir fällt nichts ein. Sonst. Alles, alles. Ist kein Problem, inshallah. Wo sind wir stehen geblieben? Wenn du zu jemandem sagst, wie zum Beispiel der Professor nimmt zu, Abu Dharr al-Ghifari sagte, du bist ein Mann, in dir steckt Jahiliyyah. Also du bist ein Muslim, aber du hast noch Eigenschaften von Jahiliyyah. Okay? Das bedeutet, du hast noch einige Problematiken, die du unbedingt entfernen musst. Alas? Übrigens, letztens, ich habe euch ja gesagt, dieses Buch von Sheikh Mohammed Rahimahullah Ta'ala hat 128 Eigenschaften der Leute der Jahiliyyah. Eigenschaften der Kuffar, bei denen sich der Prophet von ihnen unterschieden hat. Okay? Dann haben wir gesagt, Sheikh Ad-Duwaysh, Mahmud Ad-Duwaysh Rahimahullah Ta'ala hat noch ein Buch dazu geschrieben, Zawaid ala Masail al-Jahiliyyah, und da hat er 211 Sachen erwähnt. Dieses Buch haben wir jetzt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nein, diese 128 und noch plus dazu 211 andere. Okay? Eigenschaften, bei denen sich der Professor unterschieden hat von den Leuten der Schrift. Ein erster Punkt, was war es? Wir haben wir hier vorgelesen, wer kann sich erinnern? Nummer 1 von diesen 211. Hesh? La. Haben wir nicht erwähnt, du warst überhaupt gar nicht dabei, also hör auf. Die Ahlul Jahiliyyah damals. Die Leute damals unter den Kuffar gab es welche, sie haben den Männern Vorsprung gegeben über Frauen. Männer haben Männer geliebt und Frauen haben Frauen geliebt. Kaum Lut damals in Lut, aber danach gab es das noch immer. Und jetzt gibt es das noch immer. Ja, der Prophet hat sich von ihnen in dieser Sache unterschieden. Es war nicht normal, aber es gab Menschen, die sowas gemacht haben. Und keiner hat dagegen was gesagt. Wie heute. Es gibt Männer, er liebt einen Mann. Ja. Und keiner sagt ihm irgendwas. Das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Eine Eigenschaft der Jahiliyyah, eine Eigenschaft der Kuffar, dass ein Mann einen Mann liebt und nicht eine Frau. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist nur so halt als. Wie heißt das? Eine Anmerkung nebenbei. Die zwei gehen mir voll auf die Nerven. Taib. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Alas, wir hören hier auf. Ich habe keine Lust mehr. Die zwei, ich habe sie einmal gewarnt, sie haben es noch einmal gewarnt. Naja, so ist. Brüder, subhanak Allahumma, wir haben die Keshedu in la ilaha ila enta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik. Gibt es irgendwelche Fragen? Keine Fragen.